Erster Amazia war 25 Jahre alt. Er wurde König in Jerusalem. Er regierte 29 Jahre lang. Seine Mutter hieß Joadan. Zweiter, er tat gute Dinge für Gott. Aber er tat es nicht mit seinem ganzen Herzen. Dritter, er wurde ein starker König. Dann tötete er die Diener von seinem Vater. Diese Diener hatten seinen Vater getötet. Vierter, er tötete ihre Kinder nicht. So steht es im Buch von Mose. Jeder stirbt nur für seine eigene Schuld. Fünfter, Amazia sammelte die Männer aus Juda und Benjamin. Er zählte alle Männer ab 20 Jahren. Es waren 300.000 gute Soldaten. Sechster, er kaufte auch 100.000 Soldaten aus Israel. Er bezahlte dafür viel Silber. Siebter, ein Mann Gottes kam zu ihm. Er sagte, die Soldaten aus Israel dürfen nicht mitkommen. Gott ist nicht mit ihnen. Achter, geh allein in den Kampf. Sei mutig. Sonst lässt Gott dich vor dem Feind fallen. Neunter, Amazia fragte nach dem Silber für die Soldaten. Der Mann sagte, Gott kann dir viel mehr geben. Zehnter, Amazia schickte die Soldaten aus Israel nach Hause. Die Soldaten wurden sehr wütend auf Juda. Elfter, Amazia war mutig. Er zog in das Salztal. Er tötete 10.000 Männer aus Seir. Zwölfter, die Männer aus Juda fingen 10.000 andere Männer lebendig. Sie warfen sie von einem hohen Felsen. Dreizehnter, die Soldaten aus Israel griffen Städte in Juda an. Sie töteten 3.000 Menschen und stahlen viel. 14. Amazia kam nach dem Sieg zurück. Er brachte die Götter aus Seir mit. Er betete diese Götter an. 15. Gott wurde sehr zornig auf Amazia. Er schickte einen Propheten. Der Prophet fragte, warum betest du diese Götter an? 16. Amazia sagte, sei still. Sonst töten wir dich. Der Prophet sagte, Gott wird dich bestrafen. 17. Amazia sprach mit seinen Beratern. Dann schickte er Boten zum König von Israel. Er wollte gegen ihn kämpfen. 18. Der König von Israel antwortete mit einer Geschichte. Eine kleine Pflanze wollte die Tochter eines großen Baumes heiraten. 19. Er sagte, du hast Edom besiegt. Jetzt bist du stolz. Bleib lieber zu Hause. 20. Aber Amazia hörte nicht zu. Gott wollte es so. Er wollte Amazia für die fremden Götter bestrafen. 21. König Jos von Israel kam mit seinem Heer. Er und Amazia kämpften bei Bet-Schemes. 22. Die Männer aus Juda verloren den Kampf. Jeder floh nach Hause. 23. Jos nahm Amazia gefangen. Er brachte ihn nach Jerusalem. Er machte ein großes Loch in die Stadtmauer. 24. Er nahm alles Gold und Silber aus dem Tempel. Er nahm Schätze und Gefangene mit nach Samaria. 25. Amazia lebte noch 15 Jahre lang. Das war nach dem Tod von König Jos. 26. Alles andere über Amazia steht im Buch der Könige von Juda und Israel. 27. Amazia wollte Gott nicht mehr gehorchen. Leute in Jerusalem planten gegen ihn. Er floh nach Lachisch. 28. Mann brachte ihn auf einem Wagen zurück. Er wurde in Jerusalem bei seinen Vätern begraben.